Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Placejak. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Die himmlische Hochzeit. Es hörte einmal ein armer Bauernjunge in der Kirche, wie der Pfarrer sprach: Wer da will ins Himmelreich kommen, muss immer geradeaus gehen. Da machte er sich auf und ging immerzu, immer gerade, ohne abzuweichen über Berg und Tal. Endlich führte ihn sein Weg in eine große Stadt und mitten in die Kirche, wo eben Gottesdienst gehalten wurde. Wie er nun all die Herrlichkeit sah, meinte er, nun wäre er im Himmel angelangt, setzte sich hin und war von Herzen froh. Als der Gottesdienst vorbei war und der Küster ihn hinausgehen hieß, antwortete er: Nein, ich gehe nicht wieder hinaus, ich bin froh, dass ich endlich im Himmel bin. Da ging der Küster zum Pfarrer und sagte ihm: Es wäre ein Kind in der Kirche, das wollte nicht wieder heraus, weil es glaubte, es wäre im Himmelreich. Der Pfarrer sprach: Wenn es das glaubt, so wollen wir es darin lassen. Darauf ging er hin und fragte, ob es auch Lust hätte zu arbeiten. Ja, antwortete der Kleine, ans Arbeiten wäre er gewöhnt, aber aus dem Himmel ginge er nicht wieder heraus. Nun blieb er in der Kirche, und als er sah, wie die Leute zu dem Muttergottesbild mit dem Jesuskind, das aus Holz geschnitzt war, kamen, knieten und beteten, dachte er: Das ist der liebe Gott, und sprach: Hör einmal, lieber Gott, was bist du mager? Gewiss lassen dich die Leute hungern, ich will dir aber jeden Tag mein halbes Essen bringen. Von nun an brachte er dem Bilde jeden Tag die Hälfte von seinem Essen, und das Bild fing auch an, die Speise zu genießen. Wie ein paar Wochen herum waren, merkten die Leute, dass das Bild zunahm, dick und stark ward, und wunderten sich sehr. Der Pfarrer konnte es auch nicht begreifen, blieb in der Kirche und ging dem Kleinen nach. Da sah er, wie der Knabe sein Brot mit der Mutter Gottes teilte und diese es auch annahm. Nach einiger Zeit wurde der Knabe krank und kam 8 Tage lang nicht aus dem Bett. Wie er aber wieder aufstehen konnte, war sein erstes, dass er seine Speise der Mutter Gottes brachte. Der Pfarrer ging ihm nach und hörte, wie er sprach: Lieber Gott, nimm's nicht übel, dass ich dir so lange nichts gebracht habe. Ich war aber krank und konnte nicht aufstehen. Da antwortete ihm das Bild und sprach: Ich habe deinen guten Willen gesehen, das ist mir genug. Nächsten Sonntag sollst du mit mir auf die Hochzeit kommen. Der Knabe freute sich darüber und sagte es dem Pfarrer. Der bat ihn hinzugehen und das Bild zu fragen, ob er auch dürfte mitkommen. Nein, antwortete das Bild, du allein. Der Pfarrer wollte ihn erst vorbereiten und ihm das Abendmahl geben, das war der Knabe zufrieden. Und nächsten Sonntag, wie das Abendmahl an ihn kam, fiel er um und war tot und war zur ewigen Hochzeit. Ende von Die himmlische Hochzeit. Aufgenommen von Matthias Placejak.